ziehn mitgesamt zum Kampf, in hartem Ringen den Sieg zu erzwingen für Freiheit und Brot. Wir sind die Stahlbataillone und ziehn mitgesamt zum Kampf. Wir sind die Stahlbataillone, wir tragen die Fahne voran zum Sieg voran. Unter dem Schlag der Granaten haben die Front wir geschlossen. Bauern, Proleten, Soldaten, nur noch ein Volk von Genossen. Heilig dir!